Brot. Kleiner Hanswurst, gerne groß. Ohne Rückgrat, rückgratlos. Ohne Skrupel, so skrupellos. Leider ohne Ahnung, völlig ahnungslos. Kleiner Hanswurst, gerne groß. Tarnet, Täuscher, Trickster, Blender, Steuer, Gelder, Zahler, Schänder.